halte ich mich sehr zurück. Ich bin berechenbar und niemals verrückt. Beim Meinungsaustausch, das ist mir klar, ist meine Meinung austauschbar. Smalltalk gelingt mir kaum nur unbefreit. Es macht sich Stress bei mir dann sofort breit. Ich habe Angst, was ich sag, ist verkehrt. Und es besteht eh kein Interesse, dass man mir zuhört. Das ist doch